Junge, du musst deine Alte eben überzeugen, dass du bereit bist, Opfer zu bringen für deine Pläne. Opfer? Ja, sieh mal, Opfer machen sich immer gut. Gerade bei einer Mutter. Sieh mal, wenn du schon zu Hause bist, dann mach von morgens bis abends irgendwas. Ja, was denn? Ja, pack dir 100 Bücher auf den Schreibtisch und 5 davon immer aufgeschlagen. Und studiere. Sehr komisch. Ah, und wenn sie reinkommt, ziehst du die Stirn in Falten und fragst, ach, was ist denn schon wieder? Bis sie neugierig wird. Und dann erklärst du ihr, dass irgendein Verlag sich für ein historisches Buch von dir interessiert. Ja, oder so ein Käse. Ja, eben Käse, nicht? Ja, meiner Mutter kann man nur imponieren, wenn man Geld mit nach Hause bringt. Junge, das hat sie doch gar nicht nötig. Nee, aber drum, das ist es ja. Ich muss was hinblättern können, dann packt sie mir noch was obendrauf. Ja. Also ich glaube, zunächst mal muss sie dich arbeiten sehen. Und so angestrengt wie möglich. Mensch, das kann man doch spielen. Was machst du denn da? Willst du die Wohnung auf den Kopf stellen? Wie meinst du? Na, ich habe gefragt, was du da machst. Ach so. Oh, ich sortiere mal die Bücher, die Papa hinterlassen hat. Muss ja alles mal in Ordnung kommen, nicht? Oh, sehr schön. Siehst du, das freut mich. Das ist doch mehr als nutzlos herumsitzen. Ja, außerdem kann man dabei so gut nachdenken. Ich bin mit einem Projekt beschäftigt, das mir immerhin eine ganze Menge einbringen wird. Ach, sag mal, wie ist das eigentlich, Mutter? Du hast doch ein Postcheck-Konto. Ja. Na, könnte ich das nicht für die Geldeingänge, die ich zu erwarten habe, mitbenutzen? Du hast Geld zu erwarten? Ja, wahrscheinlich schon sehr bald. Ach, Und da willst du als Zahlungsadresse mein Konto angeben? Ja, dachte ich eigentlich. Na, und du hast doch deinen Vornamen Frieda bei der Kontobezeichnung abgekürzt in F, nicht? F. Eisler. Mhm. Das passt doch prima für Friedjof. Da brauche ich mir doch nicht extra ein Konto anzulegen, Mutter. Ach so. Ja. Ja, sicher. Meinetwegen. Aber Postchecks überlasse ich dir erst, wenn auch wirklich was für dich eingeht. Wenn du etwa darauf spekulieren solltest, dann erst du dich... Nein, das haben wir nicht am Lager. Aber meine Buchhandlung bestellt Ihnen jedes gewünschte Werk. Ja. Ja, bitte. Fräulein Schröder. Ja, Herr Manns. Fräulein Schröder, was ist denn das für eine Nachname hier? Haben Sie die eingelöst? Die? Ja. Das heißt, ich hatte auf die Benachrichtigungskarte hin unseren Lehrling zum Postamt geschickt. Naja, und dann, schön, aber um was für eine Lieferung dreht sich denn da? Ja, da muss ich mal nachsehen, Herr Manns. Wir haben die Eingänge von heute noch nicht ausgepackt. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das annehmen soll. Ja, aber das Paket ist doch für Ihren Mann. Ja, das schon, aber ich weiß ja gar nicht, was das für eine Büchersendung ist, wie da draufsteht. Ja, mein Gott, Ihr Mann muss sie doch aber bestellt haben. Das ist doch nicht das erste Mal. Nein. Na schön. Dann werde ich ihm einen Zettel hier lassen und dann muss ich Ihr Mann das Paket selber von der Post abholen. Ach, das ist ihm sicher auch nicht recht. Lassen Sie es hier, ist ja egal. Wie viel war das? 45,70. Na ist gut, ich gebe Ihnen das Geld. Na, das ist einfach ein Versuch, weißt du? Ach, wir wissen sowieso nicht, wo wir die alten Schwarten von meinem Vater lassen sollen. Ja, aber wäre es da nicht einfacher, du würdest den ganzen Ramsch an ein Antiquariat verscherben? Habe ich ja versucht, Mensch. Die hauen dich entweder gewaltig übers Ohr oder sie wollen bloß immer einen bestimmten Posten. Da brauche ich ja ewig, bis wir die Klamotten los sind. Nee, du. Das geht so viel besser und bringt weit mehr ein. Ja, ich habe mal von jemand gelesen, irgendeine Firma war das. Die hat ihre Erzeugnisse auch einfach per Nachname verschickt. Ja. Wenn die Leute Ware bestellt haben... Nee, eben nicht. Das ist ja der Gag dran. Aber wichtig ist bloß, dass die Sachen genauso viel wert sind, wie die Nachname ausmacht. Na, dann kann dir keiner was. Du, ich weiß nicht. Bestimmt, du. Ich habe mich doch extra nochmal erkundigt. Naja, und wenn du einer eine Sendung nicht annimmt... Ja, dann habe ich Pech gehabt. Ja. Bis jetzt läuft's jedenfalls ganz gut an. Ich weiß gar nicht, wann ich Bücher bestellt haben soll. Ich weiß es noch weniger, Karl. Bestellt haben musste sie doch, sonst hätte man sie ja nicht geschickt. Buch und Kunst, Friedjof Eiseler, steht hier draufgestempelt. Habe ich noch nie gehört. Aber das kann natürlich eine Verlagsvertretung sein. Na schön, vielleicht liegt das schon eine Weile zurück und ich habe es tatsächlich vergessen. Man muss immer mit der Trägheit der Leute rechnen. Die meisten schicken nicht zurück oder lehnen auch nicht einfach ab. Kommt schon mal vor, dass mir einer schreibt, er hätte nicht das geringste Interesse an antiquarischen Büchern und er will sein Geld wieder haben. Sowas muss man dann einfach übergehen. Naja, und wenn dich mal einer anzeigt? Woraufhin denn? Mensch, ich sag dir doch immer wieder, ich habe mich erkundigt. Also pass mal auf, rechtlich liegt die Sache so. Niemand ist gezwungen, eine Nachname einzulösen. Wenn er es tut und dann mit dem Paketinhalt nicht zufrieden ist, bleibt das seine Sache. Das kann schon mal vorkommen, gnädige Frau. Aber wenn Sie nächste Woche noch mal nachfragen wollen, dann soll die neue Auflage herauskommen und dann haben wir das Buch auch wieder vorrätig. Ja, ja. Ja, auf Wiedersehen, gnädige Frau. Fräulein Schröder? Ja, Herr Manns? Hier ist doch schon wieder so eine Büchersendung, die uns gar nichts angeht. Von diesem Fridtjof Eisler. Hatten Sie denn die letzte Sendung nicht reklamiert? Doch, Herr Manns, das hatte ich. Meines Wissens steht eine Antwort auf unserem Brief noch aus. Na, wie ist es denn dann möglich, dass wir schon wieder sowas kriegen? Wir geben doch nie feste Bestellungen auf antiquarische Bücher, die wir nicht vorher gesehen haben. Tja, ja, ich weiß auch nicht, Herr Manns. Sag mal, da geht ja jetzt laufend Geld ein auf meinem Konto. Ja, ist das nicht prima, Mutter? Ich wollte dich schon bitten, mir nun endlich auch Postchecks zu überlassen. Du hast ja jederzeit die Kontrolle, dass ich nicht zu viel abhebe. Und was sind das alles für Gelder hier? Du hast mir da mal was erzählt, dass du von Vaters Büchern was verkaufst und ich hatte ja auch nichts dagegen. Naja, ist immer noch davon, Mutter. Ach, und das bringt so viel Geld ein? Ja, man muss es nur richtig anpacken. Tja, so ist richtig. Das sind ja gar nicht die Bücher, die ich bestellt hatte. Das sind ja gebrauchte Schmöker von vorvorgestern. Und sowas nehmen Sie einfach ab? Na, vielleicht hören Sie mal auf zu tippen, wenn ich mich aufrege. Haben Sie gehört, was ich gesagt habe? Aber ich habe doch aufgehört zu schreiben. Was ich vorher gesagt habe, meine ich. Sie müssen doch gehört haben, dass ich was gesagt habe. Ich habe Sie nur schreien hören. Ich dachte, Sie hätten sich mal wieder über irgendetwas geärgert. Allerdings, ja, aber nicht über irgendwas. Warum in alles in der Welt haben Sie denn diese Nachname hier angenommen? Aber Sie hatten mir gesagt, dass Sie eine Büchersendung erwarten. Aber doch nicht sowas! Aber was? Kann ich doch von draußen nicht sehen. Ich habe nur den Absender gelesen. Da steht Buchkunst und so weiter. Und da habe ich gedacht... Ja, wenn Sie schon anfangen zu denken. Das ist ja eine Unverschämtheit geradezu, einem sowas ins Haus zu schicken und dafür noch Geld zu kassieren. Das ist ja Betrug, ist das ja. Ich gehe zur Polizei. Ja, mein Herr, es ist keineswegs sicher, ob es sich hier um einen Betrug handelt. Na, hören Sie mal. Ja, sicher ist zunächst mal allein, dass Sie sich geschädigt fühlen. Na, allerdings. Oder dachten Sie, ich gebe ernstlich für solchen Schmarrenrunde 50 Mark aus? Ich bin doch nicht verkalkt. Sie hätten das Paket nicht anzunehmen brauchen, Sie oder Ihre Bürodame. Ja, ich, wenn ich gewusst hätte, was da drin ist. Eben, das konnten Sie nicht unbedingt wissen und das hat der Absender natürlich in Rechnung gestellt. Ja, Sie sind nicht der Erste, der mit einer derartigen Anzeige zu uns kommt. Bis jetzt liegen uns schon über 25 dieser Art vor. Ach nee. Ja. Und da lassen Sie diesen sauberen Herrn so einfach weitermachen, statt ihm sofort sein Handwerk zu legen? Ja, das ist gerade nicht so einfach, sonst wäre das längst geschehen. Über den strafrechtlichen Tatbestand in solchem Fall, da gehen die Meinungen etwas auseinander. Aber das wird uns natürlich nicht hindern, Maßnahmen gegen den Versender dieser Bücherpakete einzuleiten. Zunächst müssen wir mal grundsätzlich warnen, Nachnahmepakete einzulösen, deren Inhalt einem nicht genau bekannt ist. Sie machen mir Spaß, Herr Kriminalbeamter. Wollen Sie mir mal sagen, wie einem der Inhalt bekannt sein soll, bevor man so ein Paket nicht aufgemacht hat? Und aufmachen kann man es doch erst dann, wenn man den Nachnahmebetrag bezahlt hat. Sicher. Aber man weiß doch schließlich, ob und wenn ja, was für eine Bestellung man aufgegeben hat. Ach, Sie Schlauberger. Und wenn man nicht zu Hause oder gerade nicht in seiner Firma ist, wenn ein Postbote mit solcher Sendung ankommt? Und sie dann natürlich von einem Angestellten oder einem Familienmitglied eingelöst wird? Ja, nun, dem kann man ja doch vorbeugen. Indem man grundsätzlich die Anweisung gibt, keine Nachnahmesendungen einzulösen, ohne dass man selbst vorher gefragt wird. Ja, man kann sich aber selber auch irren. Richtig. Man denkt, da ist die Sache, die man bestellt hat. Allerdings, und da haben wir ja wieder den springenden Punkt. Mit solchen Irrtümern rechnet so ein Absender, der auf bequeme Weise Geschäfte machen will. Hast du nicht Lust, mir zu helfen beim Verpacken? Ich werde alleine nicht mehr fertig. Was, Manu? Ja, das Geschäft blüht, mein Lieber. Ich glaube, das ist der einzige Fimmel, den mein Vater zu Lebzeiten gehabt hat, der sich noch hinterher so bezahlt macht. Der hat dauernd Bücher gekauft, und wenn es der größte Dreck war. Ja, und solchen Dreck verschickst du jetzt. Na, was denn, du, solange der Vorrat reicht. Ja, und der reicht leider nicht mehr lange. Aber dafür weiß ich dann schon was anderes. Tag, Mutter. Tag. Gut, dass du kommst, Fridtjof. Oh, war zur Post. So lange? Horst hat mir geholfen, Pakete wegbringen. Das waren heute viel mehr als sonst. Was guckst du denn so? Sag mal, stimmt das eigentlich, dass all das Geld, das für dich auf dem Postcheckkonto eingeht, von den Büchern stammt, die du aus Vaters Nachlass verkaufst? Warum sollte das nicht stimmen? Warum fragst du? Kannst du dir das nicht denken? Was ist denn los? Ist irgendwas passiert? Ja, es ist was passiert. Und darum frage ich dich. Erzähl mir nichts von Büchern, wenn das ganze Geld aus irgendwelchen anderen Geschichten stammt. Aber das stimmt doch gar nicht, Mutter. Was denn für andere Geschichten? Das weiß ich ja nicht. Hier, was hat das auf sich? Eine Vorladung? Ja. Zur Kripo? Lesen kannst du ja wohl. Wenn du gerade weg warst, sind zwei Herren hier gewesen und haben nach dir gefragt. Die haben sich vielleicht 10 Minuten unterhalten und gewartet. Dann sind sie gegangen, nachdem sie diese Vorladung hier gelassen haben. Willst du immer noch dabei bleiben, dass alles Geld aus dem Bücherverkauf stammt? Aber woher denn sonst, Mutter? Ja, ist ja schon gut. Lassen wir das. Ich möchte dir nur raten, diesen Termin, den die Herren da aufgeschrieben haben, auch wirklich wahrzunehmen. Ja, vollkommen klar. Ich habe nichts zu fürchten. Die paar Mannequins, die hier waren, sind sicher auf dem falschen Dampfer. Tja, nun, Herr Friedhof Eiseler, wenn Sie annehmen, wir irren uns in Ihrem Fall gewaltig, also in diesem Fall, der doch so ganz und gar nicht wichtig ist nach Ihrer Meinung. Ich meine, dass Sie uns das einzureden versuchen, das nehmen wir Ihnen nicht mal übel. Aber, bitteschön, nehmen Sie dafür auch uns nicht übel, wenn wir anderer Meinung sind. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Wenn Sie mal, ich tue nicht das geringste Unrechte. Und Sie kommen da an, zu mir nach Hause, machen einen Bekotzten und wollen mir obendrein noch meine absolut ehrlichen Geschäfte verderben. Das ist doch einfach unfair. Ja, nun beruhigen Sie sich mal wieder langsam, junger Mann, nicht? Aber zugegeben, wir würden Ihnen gern Ihre Geschäfte verderben, wie Sie das nennen. Ja, nämlich weil wir die keineswegs als so sauber und ehrlich empfinden, wie Sie tun. Nein. Ja, Sie werden doch wohl zugeben, dass Sie die Leute bewusst über die Ohren barbieren. Wenn Sie ihnen für gutes Geld alte, abgegriffene Bücher ins Haus schicken. Naja. Und dazu noch per Nachname. Bücher, die die Leute gar nicht wollen. Ach, wer sagt Ihnen denn das, hä? Die Pakete sind doch genommen worden. Ach, nun kommen Sie her. Nun ist aber wirklich gut. Sie tun ja, als kennten Sie das Nachnahmeverfahren nicht. Was Sie den Leuten bescheren, entdecken die doch immer erst, wenn sie schon gezahlt haben. Und wie gerne wären Sie dann die unbestellte Ware wieder los. Ach, können die Leute ja haben, wenn sie wollten. Jedes der ausgelieferten Bücher ist mit einer reellen Verkaufschance mit ansehnlichem Aufschlag weiterzuverkaufen. Hab also niemand geschädigt, wie Sie das hinzustellen versuchen, ne? Ja. Ja, nun, Herr Eisler, jetzt brauche ich Sie wohl nicht mehr ernst zu nehmen. Wenn Sie hier ernsthaft den Harmlosen markieren wollen. Ich markiere nicht. Ja, schon gut. Und noch eins. Lassen Sie sich den Rat geben, in Zukunft derartige Geschäfte zu unterlassen. Ich denke ja nicht dran. Ich werde, obwohl das ja nun wirklich nicht dringend notwendig ist, gleich morgen mein Unternehmen als Gewerbebetrieb anmelden. Das haben die sich so gedacht. Aufhören. Aufhören kommt überhaupt nicht in die Tüte. Naja, aber wo willst du denn jetzt die Bücher herholen, Friedhof? Soweit ich gesehen habe, ist doch nichts mehr da. Oh ja, man könnte preiswerte Remittenten aufkaufen, ne? Mhm. Hätten wir natürlich nur eine kleine Gewinnspanne. Aber ich glaube, da weiß ich noch was Besseres. Muss mir das nochmal genau überlegen. Ich mache jede Wette, der Bursche macht seine Äußerung wahr. Der wird weiterhin auf diese schäbige Weise zu Geld kommen. Aber es wäre ja gelacht, wenn es uns nicht endlich mal gelingen sollte, solchen Geschäften einen Riegel vorzuschieben. Na, wie wird's denn? Oh, ich bin ganz zufrieden. Hm? Ja, Mensch, du, das ist ja eine Wucht. Du, da könnt ihr ja Picasso-Blatt ablassen. Du übertreib mal nicht gleich aus. Nee, wirklich, du. Also, nee, was du für dolle Ideen hast. Sag mal, wie machst du denn das hier? Du, kann ich da mal zuschauen? Naja, nur mal zuschauen hilft dir ja auch nicht weiter, nicht? Du, mach mal bitte aus, Horst. Ja. Ja, siehst ja, wie ich hier schaffe, nicht? Entscheidend, mein Junge, entscheidend ist die Fantasie dabei, der glückliche Einfall, verstehst du? Mhm. Hier, guck mal, das nenne ich Morgenröte nach stürmischer Mondnacht. Was? Das Lilali hier? Ja, das genau. Morgenröte, na ja. Du, da ist aber überhaupt kein Rot drin. Na komm, das verstehst du nicht, hä? Mhm. Vielleicht versteht's überhaupt keiner. Das wäre natürlich schade. Ach Quatsch, schade. Hauptsache die Moneten fließen. Was die Leute dazu sagen, ist doch wirklich ganz wurscht. Du sag mal, das sieht hier aus wie ein Wie ein Nullschnitt. Aha. Ja, aber du machst es doch mit Pappstempeln hier. Genau. Du, die müssen doch sicher ganz trocken sein. Wieso? Naja. Nur die sind doch nie trocken. Die werden mit Farbe aufgefrischt, beziehungsweise eingeschmiert, nicht? Und dann in einer entsprechenden Komposition auf einen Zeichenkarton gedrückt. Ach so. Ja, man muss, wie gesagt, nur immer den genialen Einfall haben. Für ein Thema, für einen Traum oder für eine ferne Wirklichkeit. Also du sprichst richtig wie ein großer Künstler. Ach, na ja. Doch, Fridtjof. Du, ich wünsch dir nur, dass die Leute auch das richtige Verständnis dafür haben. Na ja, das ist natürlich eine andere Frage, nicht? Ja, ja. Ja, aber ich mach's ja genauso wie mit den Büchern. Wenn die Leute meine Nachnamesendung eingelöst haben, ist die Frage, ob ihnen mein jeweiliges Werk gefällt, ja schon zweitrangig. Ja, und auf alle Fälle hast du ja keine hohen Materialkosten, nicht wahr? Ach, darauf kommt's doch gar nicht an, du. Der wirkliche Wert liegt in der Idee. Ja. Oh ja, wer will denn sagen, ob diese Werke von mir in 10 oder 20 Jahren nicht schon das Mehrfache von dem einbringen, was ich jetzt dafür verlangen werde, verstehst du? Also ich bewundere dich, Fridtjof. Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist denn sowas möglich? Dafür hat er 37 Mark Nachname verlangt? Das ist doch das Gekleckse eines blinden Hilfsschülers. Jungfräulicher Traum. Du liebe Güte. Da muss die Dame aber sehr schlecht gegessen haben. Nee, mein Freund, mich sollen Sie nicht so aufs Kreuz gelegt haben. Dieses hübsche Werk geht zurück an den Absender. Bücher und Kunst. Ich verstehe immer Kunst. Ja, selbstverständlich nehmen wir Ihre Anzeige entgegen, das ist doch klar. Das klingt aber ja nach Einschränkung, wie Sie das sagen, Herr Kriminalbeamter. Ja, leider, so ist es auch. Soll das heißen, dass Sie zwar die Anzeige entgegennehmen, aber nichts zu tun gedenken? Nein, also gedenken tun wir immer, alles Notwendige zu unternehmen. Aber leider sind uns manchmal die Hände gebunden. Ja, aber einen solchen Gauner werden Sie doch wohl mindestens erst mal gleich hopp nehmen. Ich meine, festsetzen. Nein, nein. Genau das wird ganz sicher nicht geschehen. Dafür bieten unsere Gesetze heute keine Handhabe mehr. Wenn dieser Herr jetzt sogenannte Kunstwerke per Nachname verschickt, so ist das gegenüber seinen früheren Büchersendungen kaum ein Unterschied. Wieso denn? Ja, er schickt, ohne eine Bestellung vorweisen zu können. Er kassiert per Nachname, bekommt also sein Geld, ob seine sogenannte unerwünschte Ware nun gefällt oder nicht. Vorausgesetzt natürlich, dass die Sendung von dem Empfänger angenommen wird. Aber das geschieht ja nun leider oft genug. Die Taten dieses sauberen Herrn sind nicht kurzweg als Betrügereien abzutun bzw. einzustufen. Der juristische Begriff Betrug erfordert einige Voraussetzungen. Die Täuschung, die vorsätzliche zum Beispiel, dann die Irrtumserregung, um nur zwei Punkte zu nennen. Ja, aber sind die hier gegeben? Es ist nirgendwo verboten, auch unbestellte Nachnamesendungen zu verschicken. Die Kriminalpolizei warnt nachdrücklich vor ungeprüfter Annahme von Nachnamesendungen. Siehste, da hast du es wieder. Und wenn ich deinem Paket nicht annehme, dann tobst du auch wieder. Ach, wie man's macht, ist falsch. Nein, es gibt immer eine richtige Haltung gegen Betrügereien. Und zwar äußerste Vorsicht, stärkstes Misstrauen. Und wenn Sie ganz große Zweifel haben oder unsicher sind, 110 anrufen, um den in Frage kommenden überprüfen zu lassen. Ich lasse, da man anders kaum zu Beweismitteln kommen wird, einen Antrag auf einen Durchsuchungsbeschluss stellen. Und diesem Antrag wird vom Richter auch stattgegeben. Und dann kommt der Augenblick, in dem wir den raffinierten jungen Alleskönner in seiner Wohnung fast überrumpeln. Ach, das geht doch aber wirklich zu weit. Das muss ich schon sagen. Hören Sie mal, jetzt überfallen Sie mich hier in meiner eigenen Wohnung. Aber hier wird nicht herumgeschnüffelt, Herr Kriminal. Das kann ich Ihnen versichern. Herr Eiseler, ich möchte Ihnen auch etwas versichern. Sie werden uns nicht an einer Wohnungsdurchsuchung hindern. Der Beschluss dazu liegt fest und ich kann Ihnen versprechen, dass ich für meine Person nichts unversucht lassen werde, Ihnen Ihren mehr als zweifelhaften Broterwerb zu erschweren, wenn es mir schon nicht gelingen sollte, ihn ganz zu unterbinden. Die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten Fridtjof Eiseler förderte eine Reihe nicht unwesentlicher Beweisstücke zutage. So konnten unter anderem 70 versandfertig gemachte Pakete, etwa in der Größe von 2 Schuhkartons, sichergestellt werden. Stichproben ergaben, dass in den Kartons selbstgefertigte sogenannte Kunstwerke des Eiseler verschickt werden sollten. Ja, jeder Karton enthielt ein einziges dieser Kunstwerke, nämlich einen Bogen Zeichenpapier, der mittels Pappstempeln bunt bedruckt war. Ohne hier näher auf den Wert bzw. die Wertlosigkeit dieser zweifelhaften Kunstelaborate einzugehen, muss festgestellt werden, dass zur Unterbringung ein weit kleinerer Karton ausgereicht hätte. Der hauptsächlichste Inhalt bestand aus Holzwolle, die Eiseler sich von verschiedenen Tischlereien erbettelt hatte. Friedhof Eiseler wurde zur eingehenden Vernehmung mit zur Dienststelle genommen. Das wird Ihnen keinen Segen bringen, Herr Kriminalbeamter. Sie werden reinfallen mit Ihrer Sucht, einen fleißigen Künstler zu verfolgen. Ja, das wollen wir doch abwarten, Herr Eisler. Och, da ist ja nichts abzuwarten. Sie wollen mir unehrliche Absichten unterschieben. Na, das ist doch einfach Nonsens. Ich verschicke meine Päckchen mit meinem vollen Absender. Na, das täte ich ja wohl nicht, wenn ich betrügen wollte, was? Bravo, bravo. Für einen oberflächlichen Betrachter wäre das ein gutes Argument. Aber ohne richtige Adresse, ohne das Postcheckkonto Ihrer Mutter, auf das auch die Zahlungen für Sie eingehen, würden Sie doch gar nicht zu Geld kommen. Ach. Sie sprechen von Päckchen. Nennen Sie diese großen Kartons Päckchen? Dieses Format soll doch wohl dem jeweiligen Adressaten etwas vortäuschen. Für den Inhalt würde doch ein weit kleineres Format ausreichen. Ach, das also sagen Sie. Sie sagen das, weil Sie von Kunst ja nichts verstehen. Ich werde doch meine Werke nicht auf dem Transport beschädigen lassen, hören ja, Sie mal. Nur das wäre ja ein Jammer. Wollen Sie wirklich irgendeinem Menschen einreden, Herr Eiseler, dass Ihre primitiven Farbdruckereien Kunstwerke sind? Viele große Künstler sind zu Lebzeiten nicht verstanden worden. Warum soll's mir denn anders gehen, hä? Ja. Bloß diese anderen, Herr Eiseler, haben nicht den Mut gehabt, fremden Menschen mittels eines billigen Tricks das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sie verlangen jeweils zwischen 35 und 40 Mark für Ihre Werke. Allerdings, und das ist halb geschenkt. Meine progressive Kunst kann in ein paar Jahren schon das Mehrfache einbringen. Schade, ich bin so dumm, mich freiwillig aus dem Kreis der Eiseler Kunstgewinner auszuschließen. Ja, ich halte nämlich Ihre angebliche Kunstüberzeugung für eine pure Machenschaft, nämlich um die Leute aufs Kreuz zu legen. Na. Naja, und in dieser Richtung haben Sie ja dann auch wohl noch einiges vor. Gerade während meiner Wohnungsdurchsuchung sind ja von einer Kartonagenfabrik 1000 neue Kartons angeliefert worden. Und das ist nur eine Rate. Ja, natürlich. Allen Ernstes, Herr Eiseler, Sie wissen doch ganz genau, was Sie da treiben. Wir haben bei Ihnen rund 50 Briefe von empörten Empfängern Ihrer Nachnahmesendungen gefunden, die einhellig Ihre sogenannte Kunst ablehnen. Was will das schon besagen, ne? Aber wenn Sie so überzeugt sind, Herr Eiseler, warum bieten Sie Ihre Werke nicht ganz offen auf dem freien Kunstmarkt an? Hören Sie da endlich mit dem Versuch auf, uns etwas vorzumachen. Bitte, fordern Sie doch mal Gutachten von Kunstsachverständigen an. Machen Sie doch Besitzen mal. Besitzen Sie schon derartiges? Guten Morgen, Herr Frank. Morgen, Frau Müller. Na, klein bisschen verschlafen, was? Entschuldigen Sie bitte. Na, so gut, kann ja vorkommen. Aber ich sage Ihnen, dafür bin ich heute umso munterer. Ja, ich hab's geschafft. Eben habe ich die letzten Bescheide bekommen. Gegen Eiseler ist ein Postbeschlagnahmebeschluss erreicht worden. Danach werden sämtliche Nachnahmesendungen, die der junge Mann bei irgendeinem Berliner Postamt aufgibt, als Beweismittel beschlagnahmt oder sichergestellt. Und damit ist erwirkt, dass künftige Adressaten nicht mehr geschädigt werden können. Und weiterhin werden künftig sämtliche Zahlkartenabschnitte, die als Buchungsbelege für den Beschuldigten eingehen, beschlagnahmt und nicht dem Postcheckkonto gutgeschrieben. Auch damit kann wenigstens für die Zukunft der Schaden eingegrenzt werden. Bis es schließlich doch zu einem Gerichtsverfahren und zu einem Urteil gegen diesen Mann hier kommt. Und das nur unsere Warnung unterstreichen kann. Vorsicht bei Nachnahmesendungen. Vorsicht bei Nachnahmesendungen. Sie hörten die 485. Folge der von Werner Brink verfassten RIAS-Reihe Es geschah in Berlin. Erstsendetermin der 28. Juli 1971.